wem soll getraut werden beim Kampf gegen den Imperialismus? Vielfältig sind die Masken, welche annimmt der Räuber vor dem Beraubten? Vielfältiger sind die Namen, welche annimmt die Unterdrückung vor den Unterdrückten? Am vielfältigsten jedoch sind die Gesichter, welche der Imperialismus schneidet den Opfern. Wie soll da erkannt werden, das Vieldeutige eindeutig? Wie soll da gefasst werden, das Unsichere sicher? Wem soll da getraut werden beim Kampf gegen den Imperialismus? Traut nicht den parfümierten Reden von Gerechtigkeit, den süßen Worten von der Güte des Profitsystems, sondern traut, solange noch gehungert wird, eure Nasen. Der Gestank verfaulter Apfelsinen an den Kings von Tampico, die Gerüche verbrannten Cafés in den Wäldern Brasiliens und die saure Luft an den Küsten der USA, wo sie den Weizen ins Meer karren, sind nicht parfümiert. Ihnen traut. Nicht den schmeichelnden Tönen von Freiheit und Menschenwürde, sondern traut, solange Unterdrückung herrscht, euren Ohren. Die Schreie der Gefangenen, welche die Insel Jaros bevölkern, das Gestöhne der Gefolterten, das aus den Kerkern von Teheran dringt, und das Geröchel der Schlagenden in den Dschungeln des Amazonas, schmeicheln nicht, ihnen traut. Geschminkten Bildern von der Friedfertigkeit des Kapitals, sondern traut, solange da Kriege sind, euren Augen. Die erschossenen Plantagenarbeiter des lateinischen Amerika, die von Napalm verbrannten Kameltreiber der ägyptischen Wüsten und die gemetzelten Frauen und Kinder von My Lai sind nicht geschminkt. Ihnen traut. Also nicht denen, die da sagen, es war schon immer so. Sie wollen, dass es immer so bleibt. Traut also nicht denen, die da sagen, es kann nichts verändert werden. Sie wollen, dass nichts verändert wird. Traut also nicht denen, die da sagen, es gibt ein besseres Leben nach dem Leben, sondern traut euch selbst. Kämpfen wir also gemeinsam den gemeinsamen Feind, uns allen vertraut durch die Lehren Lenins und durch die Wirklichkeit.